Primavera. Primavera ist Esthers Todestag. Frühlingsanfang, dieser strahlende Tag, der reine blaue Himmel über dem blühenden Garten, ihre Hand in meiner. Ich halte mich an die Krähe, die gleich nach ihrem Sterben quer durch mein Blickfeld flog. Die Fenster waren weit offen. Wenn es eine Seele gibt, so flog sie mit ihr davon. Esther konnte gut fliegen im Traum, behindert nur von Stromleitungen. Die Seele kümmert das nicht. Wenn sie sich das Schicksal ihres toten Körpers im Anatomieinstitut noch angeschaut hat, aus der Ferne, von weit oben, dann wird sie es für filmreif und ihr gar nicht so unangemessen gefunden haben. Ihr Lachen. Viel habe ich verloren. Geblieben sind Gedanken, Gesagtes. Irgendetwas vorzunehmen, Bilder, Briefe, ihre Zeichnungen, tut immer noch nicht wohl, sondern weh. Ihre Schrift, ihr Signet erzeugen einen scharfen Schmerz. Lege ich sofort beiseite. Vielleicht, weil ich jetzt allein mit den Schatten unserer Beziehung zu kämpfen habe, ohne Beschwichtigung durch ihre Liebe. Der Verlust ist unerträglich, das Unwiederbringliche, die Schuld. Es bleibt dieses Tierchen, eine Eule, die aus dem Fenster ihres letzten Adventskalenders blickt, durch den gemalten Wald.